Erster Mann las dem Volk aus dem Buch von Mose vor. Dort stand, Ammoniter und Moabiter dürfen nicht zu Gottes Volk gehören. Zweiter, sie gaben Israel kein Brot und Wasser. Sie bezahlten Bileam, um Israel zu verfluchen. Aber Gott machte den Fluch zu einem Segen. Dritter, als sie das Gesetz hörten, trennten sie alle Fremden von Israel. Vierter, vorher hatte der Priester Eliasib eine Aufgabe im Tempel. Er war mit Tobia verwandt. Fünfter, Eliasib gab Tobia einen großen Raum. Früher waren dort Opfergaben. Auch Weihrauch und Geräte waren dort. Der Zehnte von Getreide, Wein und Öl war dort. Das war für Leviten, Sänger und Priester. Sechster, ich war nicht in Jerusalem, als das passierte. Im 32. Jahr von König Artasaster ging ich zum König. Er war König von Babel. Nach einiger Zeit bat ich den König um Urlaub. Siebter, ich kam nach Jerusalem zurück. Ich sah, was Eliasib falsch gemacht hatte. Er gab Tobia einen Raum im Tempel Gottes. Achter, das machte mich sehr wütend. Ich warf alle Sachen von Tobia aus dem Raum hinaus. Neunter, ich befahl, die Räume zu reinigen. Dann brachte ich die Tempelgeräte zurück. Auch die Opfergaben und den Weihrauch brachte ich zurück. Zehnter, ich erfuhr auch, dass die Leviten keinen Lohn bekamen. Die Leviten und Sänger, die im Tempel dienten, waren alle weggegangen. Sie waren auf ihre Felder gegangen. Elfter, ich tadelte die Anführer. Ich fragte, warum habt ihr den Tempel Gottes verlassen? Ich rief sie zusammen. Ich gab ihnen ihre Aufgaben zurück. Zwölfter, alle Juden brachten den Zehnten. Sie brachten Getreide, Wein und Öl in die Lagerräume. Dreizehnter, ich setzte Leute über die Lagerräume ein. Das waren der Priester Selemia und Zadok, der Schreiber. Auch Pedaja von den Leviten war dabei. Hanan half ihnen. Sie waren vertrauenswürdig. Sie sollten es an ihre Brüder verteilen. Vierzehnter, mein Gott, denk an mich. Vergiss nicht, was ich für deinen Tempel getan habe. Ich habe dort gedient. Fünfzehnter, zu dieser Zeit sah ich in Juda Leute. Sie pressten am Sabbat Wein. Sie brachten Getreide ein. Andere luden Esel mit Wein, Trauben und Feigen. Sie brachten alle Waren am Sabbat nach Jerusalem. Ich warnte sie, wenn sie Essen verkauften. Sechzehnte, Leute aus Tyrus lebten dort. Sie brachten Fische und andere Waren. Sie verkauften sie am Sabbat an die Juden in Jerusalem. Siebzehnter, ich tadelte die wichtigen Juden. Ich sagte zu ihnen, warum tut ihr so etwas Schlechtes? Ihr entweiht den Sabbat. Achtzehnter, eure Väter haben das auch getan. Darum brachte Gott dieses Unglück über uns und diese Stadt. Ihr macht Gott noch wütender auf Israel. Ihr entweiht den Sabbat. Neunzehnter, bevor der Sabbat begann, wurde es dunkel an den Toren. Ich befahl, die Türen zu schließen. Ich befahl, sie erst nach dem Sabbat zu öffnen. Ich stellte einige meiner Leute an die Tore. So kam am Sabbat keine Ware herein. Zwanzigster, die Händler und Verkäufer blieben draußen vor Jerusalem. Sie verbrachten dort eine Nacht und noch eine Nacht. Einundzwanzigster, ich warnte sie. Ich sagte zu ihnen, warum bleibt ihr nachts vor der Mauer? Wenn ihr das noch einmal tut, werde ich euch bestrafen. Danach kamen sie am Sabbat nicht mehr. 22. Ich befahl den Leviten, sich zu reinigen. Dann sollten sie die Tore bewachen. So sollten sie den Sabbat heilig halten. Mein Gott, denk auch daran. Sei gnädig zu mir, weil du so gut bist. 23. Zu dieser Zeit besuchte ich Juden. Sie hatten Frauen aus Astod geheiratet. Auch Frauen aus Ammon und Moab. 24. Ihre Kinder sprachen zur Hälfte die Sprache von Astod. Oder sie sprachen die Sprache des anderen Volkes. Sie konnten nicht jüdisch sprechen. 25. Ich tadelte sie und verfluchte sie. Ich schlug einige Männer und zog an ihren Haaren. Ich schwor bei Gott, gebt eure Töchter nicht ihren Söhnen. Nehmt keine ihrer Töchter für eure Söhne oder für euch selbst. Rasse 26. König Salomo von Israel hat deswegen gesündigt. Es gab keinen König wie ihn unter vielen Völkern. Gott liebte ihn. Gott machte ihn zum König über ganz Israel. Aber auch ihn verführten die fremden Frauen zur Sünde. 27. Und jetzt hören wir von euch, ihr tut dieses große Unrecht. Ihr sündigt gegen unseren Gott. Ihr heiratet fremde Frauen. 28. Einer der Söhne von Jojada war ein Schwiegersohn von Sanballat. Jojada war der Sohn des Hohenpriesters Eliasib. Ich vertrieb ihn von mir. 29. Mein Gott, denk an sie. Sie haben das Priestertum und die heilige Aufgabe beschmutzt. Das betrifft die Priester und Leviten. 30. So reinigte ich sie von allem Fremden. Ich legte die Aufgaben der Priester und Leviten fest. Jeder hatte seine Aufgabe. 31. Ich legte auch fest, wann das Holz und die ersten Früchte gebracht werden sollten. Mein Gott, denk an mich, damit es gut ist.